Yeah. Wir sind Untergrund und wir wandern durch den Kopf mit Hip-Hop, Extra-Large und das kick ich einfach nonstop. Die Freestyle-Session, Extra-Large, ich bin voll in Action. Ich bin voll in der Szenerie, MC Extra-Large aus Bochum City. Mit dieser Verzögerung, ich hoffe, ihr kommt voll in Schwung, wenn ich hüpf und spring und von Bochum City sing. Arriba, arriba, arriba, mach dich erst stopp, bevor ich handle. Arriba, arriba, andere, mach dich aus dem Stock, bevor ich handle. Arriba, arriba, andere, mach dich aus dem Stock, bevor ich handle. Arriba, arriba, andere, mach dich aus dem Stock, bevor ich handle. Yeah, ich bin vulgär, extra large, gib mir ein Yeah. Ich bin vulgär, extra large, gib mir ein Yeah. Ich bin vulgär, extra large, gib mir ein Yeah. Extra large, was geht ab in der Szenerie? Bochum, Bochum City, I come from you and you make me so crazy in my head. Headshot, weil ich jetzt wettmeck mit diesem Zack-Mack, Kraken-Style, extra large, ich bin dabei. Arriba, arriba, andere, mach dich aus dem Stopp, bevor ich handle. Arriba, arriba, andere, aus dem Staub, bevor ich dich verwandle. Okay, aber.